die göttliche komödie von dante die hölle siebenundzwanzigster gesang librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz schon war die flamme nach geschloßner rede still und grad aufgerichtet und hinweg ging sie mit bewilligung des süßen dichters als hinter ihr einherkam eine andre die unsern blick nach ihrer spitze hinzog ob des verworrnen tons der draus hervordrang wie der sicilsche stier der durch das jammern des der mit seiner feil ihn hergerichtet zum erstenmal gebrüllt also war's billig so durch die stimme des gequälten brüllte daß wenn er gleich von erz nur war gebildet er um nichts minder schien von schmerz durchbohret so wandelten sich in des feuers sprache da weder weg noch ausgang draus sie fanden im anbeginn die jammervollen worte doch als sie bahn sich droben durch die spitze gebrochen drauf mitteilend ihr die schwingung die ihnen selbst die zunge gab beim durchgang vernahmen wir wie folgt o du an den ich mein wort jetzt richte der du auf lombardisch erst sprachst gehst halt jetzt weg jetzt die nimmer laß dich's weil etwas spät ich wohl gekommen nicht reun mit mir zuweilen im gespräche du siehst mich reut es nicht obgleich ich brenne wenn du erst kürzlich bist herabgestürzet in diese finstre welt aus jenem süßen lateinerland wo meine schuld sich herschreibt sprich hat Romagnas volk krieg oder frieden denn aus den bergen bin ich die urbino vom joche trennen dem entquillt die tiber ich stand annoch hinabgebeugt und lauschend als leis mich in die seite stieß mein führer und sprach hier rede du s ist dein lateiner und ich der schon bereit die antwort hatte begann drauf sonder zögern so zu sprechen o seele die versteckt du weilst dort unten es ist nicht und war nimmer dein Romagna in seiner zwingherrn herzen ohne krieg noch doch offenbar verließ ich dort jetzt keinen Ravenna steht wie's stand seit vielen jahren es horstet da der adler von Polenta so daß er Cervia deckt mit seinen schwingen die stadt die einst so lange stand gehalten und der franzosen blut'ge leichen häufte weilt unterm schutz anjetzt der grünen klauen Verrucchios alten fanghund und den neuen der einst so schnöd verfahren mit Montagna sieht man wo sonst sie pflegten bissig wüten die städt am strand Lamones und Santernos regiert der junge löw aus weißem lager partei von mitternacht zu mittag wechselnd und die vom savio wird bespült zur seite gleichwie sie zwischen ebne liegt und bergen schwankt zwischen zwingherrschaft und freiem wesen jetzt fleh ich an dich wer du bist zu künden sei unerbittlicher nicht als die andern wenn sich dein nam behaupten soll auf erden nachdem die flamm auf ihre weis ein wenig gebraust bewegte sie die spitze zunge bald hin bald her und hauchte drauf dies wort aus wenn meine antwort ich gerichtet glaubte an einen der zur welt zurück je kehrte so würde mehr nicht diese flamm erzittern doch weil wenn anders wahrheit ich vernommen aus diesem grund noch niemand heimgekehrt ist antwort ich jetzt dir ohne furcht vor schande ich war erst kriegsmann und dann franziskaner vom strick umgürtet abzubüßen hoffend und sicher wär erfüllt mein hoffen worden wenn nicht der großpfaff war bekomm's ihm übel der mich in meine frühere schuld zurückwarf wie und warum sollst du anjetzt vernehmen so lang als ich in fleisch und bein noch webte dem erbteil meiner mutter übt ich taten die löwenartig nicht nein füchsisch waren die list'gen streich all und geheimen schliche verstand ich ihre kunst so trefflich treibend daß drob mein ruf drang zu der erde enden doch als an jenem zeitpunkt meines alters ich angelangt mich sah wo jeder sollte einziehn die tau und seine segel streichen ward was mich erst erfreut mir jetzt zuwider und reuevoll bekennend meine sünden hätt ich o weh mir armen mich gerettet das oberhaupt der neuen pharisäer ganz nah beim lateran in krieg verwickelt und nicht mit sarazenen noch mit juden denn christen nur allein hat es zu feinden und keiner war bei akres sturm gewesen noch als ein kaufmann in des sultans landen nicht achtet er in sich die heil'ge weihe nicht das erhabne amt in mir den strick nicht durch den sonst magrer ward wär ihn getragen nein wie einst konstantin dort im soracte sylvester rief vom aussatz ihn zu heilen also begehrte dieser mich zum meister daß ich ihm stille seines hochmuts fieber und fragt mich drob um rat doch ich verstummte denn eines trunknen schien mir seine rede und jener drauf laß nicht dein herz verzagen ich sprech dich los für jetzt doch du belehr mich wie Penestrinus Burg ich brechen möge. Den Himmel kann ich öffnen und verschließen, das weißt du ja. Dazu gibt's zwei der Schlüssel, die jüngst mein Vorfahr nicht gar hochgehalten. Da trieben an mich die gewicht'gen Gründe, weil Schweigen hier mir schien der schlimmste Ratschluss, daß ich begann. Da du mich, Vater, reinigst von dieser Sünd, in die ich jetzt muß fallen, ein lang versprechen und ein kurzes halten wird auf erhabnem stuhl dir sieg verschaffen franziskus suchte drauf mich als ich todt war doch einer von den schwarzen cherubinen sprach zu ihm hol ihn nicht thu mir nicht unrecht der muß hinab zu meinen sklaven kommen weil er gegeben hat den rath des truges seitdem ich stets im haar ihm bin gelegen wer nicht bereut den kann man los nicht sprechen und nicht kann man zugleich bereun und wollen dieweil der widerspruch es nicht gestattet o weh mir jammerndem wie ich erbebte als er mich packt und zu mir rief du dachtest vermuthlich nicht daß ich logik verstände zu minos trug er hin mich und der schmiegte den schweif achtmal sich an den harten rücken drauf sich vor großer wut in jenen beißend sprach er der flammenhüll ist dieser schuldig drob hier wo du mich siehst ich bin verloren und so umwallt in herzeleid einhergeh nachdem er seine red also vollendet entfernte sich mit wehgeklag die flamme das spitze horn verneigend und bewegend wir gingen weiter ich drauf und mein führer am riff hinan bis auf den andern bogen der überm schlund schwebt drin mit pön belegt wird wer spaltung stiftend selbst sich last bereitet. 27. Gesang